Krieg sind sie, ihrer Weltherrschaft. Konsum gegeißelt folgen sie der dunklen Macht. Von Angst zerfressen die Sinne längst taub. Zerfallen sie allmählich zu Staub. Die Weltenmacht brach über unserem Sterbenvolk herein. Bis auch die Weltmacht längst erkannt, die durch das Blut gedeiht. Welch manches freie Volk vergoss und sich den Tod geweiht. Damit die eine dunkle Macht am Thron sich hält für alle Zeit. Blinde Augen, stumme Mäuler, erzogen zur Perversion. Die Ästhetik der Schöpfung, sie lebt nicht mehr, sie ist Lektorat. Verfaulte Körper, Geisteskrankheit, Schleichen der Zerfall, das Gift der Schlange in den Adern, stürzt sie doch von ihrem Thron. Und bricht durch Schatten der neuen Zeit ein freies Volk hervor. Das ist hörig, der Beste folgend. Die Gemeinschaft sind verlor. Zerspringt die Kette der Sklavenherrschaft, steigt neue Kraft in uns empor. Und wir zerschlagen die Weltherrschaft, die uns das Schicksal eines Sklavenvolkes auserkor. Wie lange wird es dauern noch, bis man die Ketten der Sklaverei, die Unterdrückung vom fremden Joch herniederschmäht hat und schlägt es frei? Wie lange wird die goldene Kette geschwungen, um des Volkes Seele sein? Wie viel Zeit muss noch verstreichen, bis sich das Sklavenvolk einst wird befreien? Wie lange wollt ihr, meine Brüder und Schwestern, wie lange wollt ihr weiter Sklaven sein? Die Stumm gehorchen ihren Richtern und Schächtern und sich besten den Tod nicht befreien. Und bricht durch Schatten der neuen Zeit ein freies Volk hervor. Das ist hörig, der Beste folgend. Die Gemeinschaft sind verlor. Zerspringt die Kette der Sklavenherrschaft, steigt neue Kraft in uns empor. Und wir zerschlagen die Weltherrschaft, die uns das Schicksal eines Sklavenvolkes auserkor. Wandert der Waffen, was heute im Todesschlaf am Sterbebett da niederliegt, ist es zu schaffen ein allerletztes Mal. Oder ist unsere Idee besiegt? Nimmt die Geschichte unserer Art im Todeskampf am Sterbebett ihren dunklen Lauf. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von euch, nehmt dieses Schicksal nicht länger in Kauf. Und bricht durch Schatten der neuen Zeit ein freies Volk hervor. Das ist hörig, der Beste folgend. Die Gemeinschaft sind verlor. Zerspringt die Kette der Sklavenherrschaft, steigt neue Kraft in uns empor. Und wir zerschlagen die Weltherrschaft, die uns das Schicksal eines Sklavenvolkes auserkor.